Kundgabe 6593. Empfangen am 12.07.1956. Neugeburt der Seele gleich Auferstehung. Der Tag der Neugeburt ist auch gleichzeitig der Tag der Auferstehung für euch. So wie sich eure Seele besinnet auf ihren Erdenlebenszweck. So wie sie im freien Willen Fühlung nimmt mit mir, mit dem geistigen Reich. So wie sie beginnet, mich und mein Reich anzustreben, tritt sie heraus aus ihrem Grabe der Finsternis. Sie erwacht zu neuem Leben. Denn die Neugeburt der Seele ist eben der Wechsel aus dem Bereich meines Gegners in mein Bereich. Die Seele weilet noch auf der Erde, aber sie wurde in die Finsternis hineingeboren bei Beginn ihrer Verkörperung als Mensch und hat sich im freien Willen zum Licht durchgerungen. Sie ist also ihrem Grabe entstiegen, so wie sie sich mit Hilfe Jesu Christi befreien konnte aus ihrer Hülle. So wie sie nun eine geistige Wiedergeburt erlangt hat, so wie ihr Sinnen und Trachten nun geistig gerichtet ist. Also hat sie auch eine Auferstehung erlebt, aus der Nacht des Todes zum Licht des Tages. Es ist also mit dem Tag der Auferstehung dieser Wechsel gemeint, den die Seele noch auf Erden vornehmen kann und der ihr auch im jenseitigen Reich ein Leben in Licht und Kraft garantiert, wohingegen auch Seelen im Zustand des Todes verbleiben können nach ihrem Abscheiden von dieser Erde, aber doch nicht vergangen sind. Denn keine Seele wird vergehen können, und ob sie noch so unreif abscheidet von dieser Erde, nur wird sie in einem totenähnlichen Zustand sich befinden, ohne Kraft und in dichtester Finsternis. Sie besteht, ist aber doch nicht auferstanden zum Leben. Eine Auferstehung ist jedem Menschen gewiss, der im Erdenleben sich bemüht, die Verbindung zum geistigen Reich herzustellen, der also willensmäßig einen Aufstieg zur Höhe anstrebt, der sich nicht an dem Erdendasein allein genügen lässt, sondern ein höheres Wesen anerkennt, sich ihm anvertraut und gänzlich hingibt, dessen Seele also eine Neugeburt erlebt, wenn er diese innere Wandlung vollzieht und sich im freien Willen mir hingibt. Und eine solche Seele wird auch den irdischen Tod nicht zu fürchten brauchen, denn sie entflieht nur der äußeren Hülle, dem Fleischleib, und geht verklärten Leibes ein in das jenseitige Reich, weil sie einmal unvergänglich ist und weil sie auch den Tod überwunden hat, die Finsternis und Kraftlosigkeit, die ein Leben im geistigen Reich ausschließen. Und weil etwas Lebendes auch sichtbar ist dem gleichfalls Lebenden. Und die Seele ist glücklich, sich ihres Fleischleibes entledigen zu können, der nur eine Fessel für sie war, solange sie auf Erden lebte. Aber auch die unreifen Seelen entledigen sich dieser leiblichen Hülle und bleiben dennoch gefesselt. Sie verbleiben in ihrem Grabe, in der Finsternis, im Zustand der Unkenntnis, zur eigenen Qual und Not. Doch auch sie können noch auferstehen zum Leben, im jenseitigen Reich. Auch sie können heraustreten aus ihrem Grabe. Auch sie können zum Licht gelangen, mit Hilfe Jesu Christi, wenn sie ihn, der auferstanden ist von den Toten, der den Tod besiegt hat, anrufen, dass er den Stein wegwälzen möge vor ihrem Grabe, dass er die Sündenschuld, die sie in der Nacht des Todes im Grabe festhielt, hinwegnehmen möge, auf das auch sie heraustreten können in das Licht des Tages. Alle Menschen können auferstehen, aber Jesus Christus muss ihnen Beistand gewähren. Und wird er auf Erden schon angerufen um seine Hilfe, um Erlösung von Sünde und Tod, so kann auch die Seele schon auf Erden ihre Auferstehung erleben. Und diese wird dann ewiglich nicht mehr sterben, auch wenn der Mensch irdisch den Tod erleidet. Doch jede Seele ist unsterblich. Das heißt, sie vergeht nicht mehr. und ob sie noch so sehr im Grabe ihrer Sünde steckt. Sie muss die Dunkelheit ihres Grabes ertragen. Sie muss ihre völlige Kraftlosigkeit einsehen, ihrem Grabe erstehen zu können. Sie kann es nicht und ist auf Hilfe angewiesen. Und so sie also eine Hilfeleistung annimmt, die ihr in Liebe angeboten wird, dann wird sie auch dessen gedenken, der allein ihr zur Auferstehung verhelfen kann. Sie wird Jesus Christus anrufen, der selbst seinem Grabe entstieg, der den Tod überwunden hat und der jede Fessel lösen kann. Der seine Hand bietet jeder Seele, dass sie dem Grabe entsteigen kann, um nun zum Leben einzugehen, das sie nun auch nicht mehr verlieren kann. Amen.